deutsche Wehrmacht war eine Verbrecherbande. Glaub an Deutschlands große Schuld und die ewige Schande. Glaub an Rebsbach, Fotos und an all die Leichenberge. Glaub an Koma war ein blutsaufender Nazi-Scherge. Du glaubst alles, was sie dir in deine Schädel blasen. Und ich glaub an den Weihnachtsmann und an den Osterhasen. Du glaubst daran, dass Rudolf es sich selbst ermordet hat. Du glaubst am 8. Mai von unserer Befreiungsstadt. Du glaubst, wir Deutsche haben zwei Weltkriege allein entfacht. Und ich glaub die Geschichten aus tausend und einer Nacht. Let's go!